die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. Freispiel. Willkommen zu Freispiel. Heute haben wir das Hörspiel The Whole World is Watching, Weatherman 69 im Programm. Autoren sind der amerikanische Künstler Raymond Pettibon und der Frankfurter Musiker und Performer Oliver Augst. Als Vorlage für das Hörspiel diente ein Buch, das Raymond Pettibon in den späten 80er Jahren geschrieben hat und in dem er sich mit der amerikanischen Subkultur der 60er und 70er Jahre auseinandersetzt. Eine wichtige Rolle nimmt darin eine radikale Splittergruppe der US-amerikanischen Studentenbewegung namens Weatherman 69 ein. Die Themen dieser Gruppe waren Gewalt gegen den Staat sowie Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Anfang letzten Jahres adaptierten neben Pettibon und Augst auch der Punksänger George Cameron und der Noise-Musiker Keiji Haino das Buch für eine Live-Performance, die danach zum Hörspiel wurde. Die ARD nominierte das Stück für den Prix Italia 2008. Wir wünschen nun viel Spaß bei The Whole World is Watching, Weatherman 69 von Raymond Pettibon und Oliver Augst. One, two, three, four. People get tired of being poor. 5, 10, 15, 20. Why you so mad when you got plenty? Fighting for food, for energy, for space, in the name of religion, class, and race. Oh, yeah. I don't want to grow up in a world without communism. If I'm a communist, I don't have to work or anything. I can play all the time. I can set cherry bombs off and blow up churches and stuff. I play because I go off with my friends and do what I want. That's my politics now. Fuck you. You go stand in the corner, son. Serious. That is serious, son. You got a problem with that, boy? I'll give you a serious beat. I just do what I want. I like going out with Vietnamese girls. They're really pretty and stuff. But I don't have the patience for, well, I think the American girls are posers. I just like Vietnamese girls because they just smoke joints. I can smoke. I can light joints. But I just want some action here. Let's roll. These sissy fuckers better get their act together or I'm going to start kicking some ass and take my place in the vanguard leadership. I want to kick out the jams. Ein bisschen stärker und viel intelligenter zurück. lassen ihre Gebäude abschirmen. Aber wir schlüpfen einfach an ihren Wachposten vorbei. Sie suchen uns, aber wir kriegen sie zuerst. Sie errichten die Bank von Amerika, aber wir lassen sie abfackeln. Sie verbieten Rauschgift. Wir errichten eine Kultur des Lebens und der Musik. Jetzt ist es an der Zeit. Unsere politische Kraft ziehen wir aus einem Gewehr, aus einem Molotow-Cocktail, einem Aufstand, einer Kommune und direkt aus der Seele der Menschen. I'm dreaming of a wild riot, wie in Chicago 69, when the pigs took a beating and things started leading to an armed struggle against the state. Ich träum von einer Massenbewegung, die das ganze Land erfasst. The whole world is watching, and we are beginning. Gemeinsam stürzen wir den Staat. Gemeinsam stürzen wir. Sweetness. Geboren in Torrance, aufgewachsen in den Straßen Hollywoods. Universität der Schwänze, die Mädchenuni. Ich habe jeden Hengst in der Führungsriege der Bewegung flachgelegt. Aber Jimi Hendrix ist immer noch der Einzige, den ich wirklich verehre. Ich danke Gott für die schwarze Rasse, aber niemand, ich meine wirklich niemand, fickt so gut wie diese lebhaften Vietnamesen. Resist lovingly. Resist passively. Resist actively. Resist publicly. privately. Resist beautifully. Resist biologically. Resist spiritually. Resist lovingly. Resist passively. Resist actively. Resist passively. Resist actively. Resist publicly. Resist privately. Resist beautifully. Resist beautifully. Resist beautifully. Resist beautifully. Resist beautifully. Hi, Gabe Nemesh. Jail-Wirtschaftsabsolventin in der 7. Generation. Mein Ziel ist es, alle Marktmodelle obsolet zu machen. Die sind eh schon alle irrelevant. Größter Kick? Sex auf dem Schreibtisch des Dekans und dabei eine seiner Zigarren rauchen. Wenn ich auf Tränengas bin, denke ich am klarsten. Kein Mensch kann ein Ding erkennen, wenn er nicht mit ihm in Berührung kommt. Das heißt, wenn sein eigenes Leben, seine Praxis nicht in dem Milieu dieses Dinges verläuft. Willst du Kenntnisse erwerben, musst du an der die Wirklichkeit umwälzenden Praxis teilnehmen. Willst du den Geschmack einer Birne kennenlernen, musst du sie verändern. Das heißt, sie in deinem Mund zerkauen. Willst du die Theorie und die Methoden der Revolution kennenlernen, musst du an der Revolution teilnehmen. Alle echten Kenntnisse stammen aus der unmittelbaren Erfahrung. Mao. Hello, this is Brandon Dillon. I'm going to read a declaration of a state of war. This is the first communication from the Weatherman Underground. All over the world, people fighting American imperialism look to America's youth. Black people have been fighting almost alone for years. We've known that our job is to lead white kids into... Here is Bernadine Dawn. Ich werde nun eine Declaration of a State of War, also eine Kriegserklärung, verlesen. Proteste und Märsche reichen nicht mehr aus. Die revolutionäre Gewalt ist der einzige Weg. Von Jay wissen wir, dass Revolutionäre sich wie Fische im Meer bewegen. Die Entfremdung und die Verachtung, die die jungen Leute für dieses Land hier haben, hat einen ganzen Ozean für diese Revolution hergestellt. Die Eltern der privilegierten Kids haben jahrelang gesagt, dass die Revolution nur ein Spiel für uns sei. Aber der Krieg und der Rassismus dieser Gesellschaft zeigen, dass es verdammt ernst ist. Wir werden niemals friedlich unter diesem System leben können. Wir verstecken uns nicht, aber wir sind unsichtbar. Wir kämpfen auf verschiedenste Arten. Gewehre und Gras sind eins im Untergrund. Wenn du uns finden möchtest, bitte, hier sind wir. In jeder Familie, Kommune, in jedem Wohnheim, Bauernhaus, jeder Kaserne, jeder Stadtwohnung, wo wir uns lieben, wo wir kiffen und unsere Gewehre laden. Es gibt kein Zurück mehr für uns. I think it's just, you know, I don't see anything wrong with it, man. I mean, it's all about getting out of the closet. Shit, our revolution has got to be a social one as well as a political one, man. And before we can have a political revolution, we've got to have a social revolution, you know what I mean? I mean, hey man, break with... I know you came from kind of an uptight, you know, New Jersey type family thing, but man, you know, you got to break out of that fucking mold, you know, you got to get it all, you know, you got to be, you know, like, you know, past the boundaries of all that limitation that your fucking parents and forefathers and Uncle fucking Sam set up. Look, you're going to go to jail sooner or later. You might as well do it now with me. Let me break you in and do that favor for you. And have some, like, Spade, Black Panther person, you know, do it behind a cell, underneath the sink, you know, when the lights are off. Those people are too big for you anyway. Catnip Goldberg, Sprecher des Columbia. Abschlussjahrgang 72. Verbrachte die letzten Wochen davon im Büro des Direktors. Dann trat ich der Revolution bei. Letztes gelesenes Buch, Naked Poetry. Lieblingsfilm nüchtern, Das Salz der Erde. Bekifft, Fantasia. Ziele, Berater einer schwarzen oder einer von Vietnamesen geführten amerikanischen Regierung. Bei uns läuft das folgendermaßen. Some of us grow, others clean. I roll. I roll. I roll. I roll. I roll. I roll. I roll. Wir haben Trashman, wir haben Pflastersteine, wir haben leere Flaschen und zwar nur pfandfreie Kombis. Bring das Gas, ich bring die Lunte. Wir sind die Konsum-Kids und wir drehen jetzt eine Runde. Wir drehen jetzt eine Runde. Auch der Vietcong und der Kommandante und die Panther und die Schwarze Panther und die Yuppie Newton und Ho Chi Minh. Wir stürmen das Establishment und bleiben dann drin. Und bleiben dann drin. Trash together right now. Trash together right now. Put on trash together. Put on trash together. I remember the first time I read Marx. I was unread back then, an unread revisionist. And then a red light went on in my head. The accumulated bullshit in my brain was lifted away. All the fake values, all the rinky-dink bourgeois ideology. Good riddance, man. Marx did a number on me, and man, it was beautiful. It was like red, purple, reddish purple microdot acid. Witwe, die nach dem einen Mann sucht, der sie wirklich befriedigen kann. Ich hab's jedem Anführer in der Bewegung besorgt. Hörst du das? I bowled every top gun in the movement. Die Beatles? Gott schütze sie, haben mir das eingebrockt. Resist biologically. actively. Resist publicly. Announce life. Denounce death. Resist privately. Resist beautifully. Resist biologically. Resist spiritually. Resist lovingly. Resist passively. Resist actively. Kommuniqué Nummer 3. Hunde, sucht uns nicht. Wir finden euch zuerst. ...1969 sprengen die Black Panthers den Kongress der größten linken Studentenorganisation. Sie marschieren auf das Podium und feuern so lange chauvinistische und schwarznationalistische Parolen in die Menge, bis Bernardin Dorn mit erhobener Faust und der einen Hälfte der Versammlung auf die Straße hinaus marschiert. Das war die Gründung der Weathermen, die von nun an den bewaffneten Kampf an der Seite ihrer schwarzen Brüder aufnehmen. Allerdings interessieren sich die Panthers genauso wenig für die Weathermen wie für Bob Dylan, aus dessen Songtexten die Weathermen ihren Namen entlehnen. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Im gleichen Jahr bestehen die Weathermen ihre erste Bewährungsprobe und liefern sich eine dreitägige Straßenschlacht mit der Polizei in Chicago. Die Days of Rage, die Geburtsstunde des bewaffneten revolutionären Widerstands in den USA. Die Männer und Frauen um Bernardin Dorn und Jeff Jones werden zu geradezu mythischen Helden des Protests. Unter den Opfern der Days of Rage ist auch der rechte Chicagoer Bezirksanwalt Richard Elrod, der angeblich mit einem Bleirohr einen Schlag ins Genick abkriegt, als er sich mit einem Demonstranten prügelt. Tatsächlich war er bei der Schlägerei mit dem Kopf gegen eine Wand geprallt. Richard Elrod wird mit einer Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus eingeliefert und bleibt den Rest seines Lebens querschnittgelähmt. Lay Elrod lay in the street for a while. Stay Elrod stay. Stay on your bed for a while. You thought you could stop the weatherman, but up front people put your on your can. Stay Elrod stay. Stay on your iron lung. Play Elrod play. Play with the tune for a while. You thought the weatherman was mighty green, but we were the heaviest that you'd ever seen. Stay and rock, stay. Stay on your iron lung. Play. Play with the truth for a while. You thought you could stop the weatherman, but up front people put you on your can. Play aeroplane. Play with the tune for a while. Play aeroplane. Play with the tune for a while. sogenannte Chemie. Lieblingsfilm, alles mit Jane Fonda. Ich muss sie ins Bett kriegen. Lieblingsheld der Bewegung, Abbie Hoffmann, denn er bringt mich zum Lachen. Ziele, an die Spitze der Fahndungsliste kommen. Alle sagen, ich sei der Süßeste hier. Mein Steckbrief ist in 16 Magazinen abgedruckt. Beruf Weatherman. The motivation powder, the white motivation powder we use for ourselves and for the people, well, we don't call it drugs and stuff like that, but this, you know, stuff, you know, it's like proletarian working class, so I don't even want to call it a drug. It's not a drug. It's just, you know, it helps people, you know, concentrate, raises their IQ. And, you know, if I didn't have this stuff, I wouldn't be able to, like, put this fucking play on and make stuff like this. No, it's not even that. It's dysfunctional right now. No, the moment, because I don't have it all hooked up. This is basically the outside showing what you see here. I don't have the wiring and stuff. Well, I have some of it hooked up to KG's amps, okay? But this little doodad also is element right here. This is kind of like it brings ions, magnetic ions, and attaches it to this, which interchanges up here. You know, I don't want to like throw like electrical jargon and shit like that out, because it's not that necessary. You can just take a look at this shit and just know what it does. You know, it's incredible. You know, I gave my soul. UFOs are highly advanced. Their technology. There are UFOs, you know, which run on radioactive fuels, which is being hidden from the people by the government. You know, they want us, the people who have been downtrodden, who have been, you know, spit upon, to be able to have this technology so we can, like, overthrow this, you know, asinine thing. And it's just not happening, you know, but they're there for us. We've got to make that contact with them, because they're just, you know, it's like we're children in kindergarten, and they're like our teachers. And, you know, the teacher doesn't ask the student if he wants to learn, and the student has to put his hand up. And that's what I've been, like, working with. This that I've made, this, you know, it's like, well, it's like amphetamine, but it's not. The chemistry's a little different. This introduces the UFO into you. And then all the rest, you know, like all this stuff I've been experimenting with, with electronics and with like Richie Costigan and Richie Polysorbate and the ionization processor and with just, you know, the radioactives, you know, heat emitters and set dials and all. This takes some messages. It takes that stuff and refines it into the message to bring it up to the conscious mind so we can be able to, you know, better understand what they're saying and, you know, follow their instructions so we can, you know, create things, create our own technology, a better technology for a better world. Because man is still living in the Ice Age. Man is still living in, you know, the Neanderthal times as far as technology goes. It's, you know, these UFOs, you know, they want us, the working people, the real people, to be able to, you know, welcome them. Because UFOs, man, they're communists all the way. Hunde, sucht uns nicht. Wir finden euch zuerst. We'll be right back. youth will make the revolution. The youth will make it and keep it throughout America and the world. Be strong, be beautiful. Kommuniqué Nummer 4. Wir sind geächtet. Wir sind frei. Der Reservesoldaten auf dem Campus in die Luft gejagt. Was ich mag? Popcorn. Alles, was explodiert. Was ich nicht mag? Nasses Dynamit. Lieblingsstellung? Aufrecht. Genieße die sexuelle Befreiung, aber ich bin bereit zu sterben. But I'm ready to die, motherfuckers. Bonbons. My babies. Bonbons. Motherfuckers. Bonbons. My babies. Motherfuckers. Bonbons. My babies. I send them out in the world and they go bang. I put them inside the belly of the beast right here in the mother country. And they explode. What? Drives me wild. They actually go off. Wow. No, I'm not kidding. And I made them. The first pig I killed. The first time in my life I felt clean inside. Embracing our friends, learning war through war in the world revolution. Was there time to flash upon the way we came? People, I have a feeling that by the end of this number, toothbrushes are going to be considered not only irrelevant as a bourgeois tool. Oh, you think toothbrushes are going to be irrelevant? Also, daran kann man sehen, was der Kapitalismus mit uns macht. Jede Zahnbürste ist unterschiedlich. Yours is yellow, Bernadine, right? Oh, give me that. Give me that. Okay. Zahnbürste. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe so das Gefühl, am Ende dieser Nummer haben sich Zahnbürsten wahrscheinlich erledigt. Siehst du, was der Kapitalismus mit uns macht? Jede Zahnbürste ist unterschiedlich. Deine ist gelb. Gib her. Und wem ist die grüne? Nimm sie. Jeder bekommt seine eigene Farbe, aber brauchen wir das wirklich? Genau, Alter. So läuft es. Sag, wie es ist. Tell it like it is. Okay, also Monopolkapitalismus, Zahnbürstenlobby, produzieren unsere Wünsche, ob wir wollen oder nicht. Darauf wichse ich. Hey, so verschwenden wir unsere Ressourcen, anstatt der dritten Welt zu helfen. Ich will meine Zahnbürste nicht mehr. Lass uns doch eine gemeinschaftliche Zahnbürste behalten, die wir alle teilen. Meine kannst du auch haben. Was auch immer du willst. Was auch immer gemacht werden muss. Eine Kommunenbürste. Dann fühlen wir uns alle viel besser. Dann fühlen wir uns viel besser, okay? Let's keep one communal toothbrush. Is that right? Oder wir lassen es einfach ganz mit dem Zahnbürsten. mit der Zähneputzerei, das ist ja auch, wäre ja auch eine Möglichkeit. So kann man auch vorgehen. Ne? Be black, baby, be black. We all march in a weatherman parade, weatherman parade, weatherman parade. We all ply in a weather musical, weather musical, weather musical. Mmm, ah, ah, ah, all unsere Freunde, Freunde sind im Knast. Nur die paar hier sind noch frei. Kein Prozess und auch kein Geld. In der U-Haft, kaltgestellt. Tickets. Fire. Toothbrushes. Hello. Im ganzen Land werden wir gesucht, doch wir sind längst im Untergrund. Nur unser Lied schallt übers Meer, live und laut, laut und bunt. Leif und laut und laut und bunt schallt unser Lied, laut und bunt. Leif und laut und laut und bunt schallt unser Lied, laut und bunt. Resist spiritual. persist. Links bist und zwar links bis ins Mark, trägst du das Etikett voller Stolz noch im Saal. Bist du erst links und es macht dich wer an, steht die Gang hinter dir wie ein einziger Mann. Du bist nie allein, du brauchst nicht zu verzagen und leg dich wer rein, wird ohne lang zu fragen zurückgeschlagen. Du siehst gut aus mit dem Stern ganz in Rot, ziehst ihn nie wieder aus, trägst ihn bis in den Tod. Bist du erst links und es macht dich wer an, steht die Gang hinter dir wie ein einziger Mann. Du bist oft allein, du bist oft ausgeliefert. Sie legen dich rein und wollen dir verbieten, frei zu sein. Und zwar links bis ins Mark, trägst du das Etikett voller Stolz noch im Sarg. Bist du erst links und es macht dich wer an, steht die Gang hinter dir wie ein einziger Mann. When you're a rat, you say for space, in the name of religion, class, and race. Last night, night before, mind control was for the black and poor. Now black, poor, or college bred, it's behavior modification or you end up dead. All here. All here. All here. All here. Last night, night before, poverty pimps cried black and poor. Now selling their souls across the nation, living in high-rise isolation, making obsolete two-cent deals, being lubricating grease for the system's wheels. In the name of class, they sell their race and cut off their nose to spite their face. In their high-heeled shoes, they're claiming class while damning the folks still in the grass and hollering, party time, party time, party time. Last night, night before, the silent majority blamed the dark, the poor. They blamed the schools, they blamed the slums, they blamed the lazy welfare bums. Last night, night before, the fearful ran to tyranny's door. Now tyranny reigns through the suburb and slums, because everybody goes when the wagon comes. Thank you. 24 policemen at the door. Das war The Whole World is Watching, Weatherman 69 von Raymond Pettibon und Oliver Augst. Mit Michaela Ehringer, Raymond Pettibon, Oliver Augst, Keiji Haino und Marcel Demgen. Komposition Keiji Haino, Marcel Demgen und Oliver Augst. Regie Oliver Augst. Produktion Hessischer Rundfunk 2008. Freispiel meldet sich wieder in der kommenden Woche. Dann haben wir das Hörspiel im Programm, das 2008 den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen hat. Karl Marx, Das Kapital, erster Band. Von Helga Taug und Daniel Wetzel von der Gruppe Rimini.